Musikradio. Und nun Hits und ihre Vorlagen. Wir sind bei Folge 76. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Viele, die sagen, das sei eine der ganz wenigen originären britischen Rock'n'Roll-Aufnahmen hier von den Lords. Na gut, also die Lords nicht, sondern die Aufnahme Shaking All Over. Wenn man irgendwann am Beginn der 60er Jahre in den Kaiserkeller, in das Top Ten, in den Star Club später oder in die Storyvilles dieser Erde ging, da gab es immer eine englische Gruppe, die spielte Shaking All Over. Und als die Lords damit kamen, das war im Dezember 1964, war diese Nummer eigentlich schon abgenudelt. Aber viele haben trotzdem im Nachhinein gedacht, Mensch, das muss doch im Original ein Titel von den Lords sein, so wie die das spielen. Die machen, das ist doch klasse. Ja, wahrscheinlich haben sie Johnny Kidd and the Pirates nie gehört. Johnny Kidd and the Pirates. Und dieser Johnny Kidd, Sänger, der war auch derjenige, der dieses Stückchen geschrieben hat. Hits und ihre Vorlagen, Folge 76, 75 war ja die Schweizer Ausgabe, Richard Fischbacher. Und das war ja auch eine ganz witzige Angelegenheit, mal zu hören, wie die Schweizer denn sich anlehnen an internationale Aufnahmen. Das könnte man ja auch mal auf deutsche Titel beziehen, wobei das ist dann so weitläufig, weil ich glaube, gerade so in den 50er, 60er Jahren gab es von jedem britischen und amerikanischen Hit gab es auch eine deutsche Version. Und das hatte auch den Grund, die GEMA-Rechte sahen damals noch vor, dass wenn jemand einen deutschen Text dazu schrieb und der wurde dann auch noch verlegt und veröffentlicht, dann war derjenige nicht nur am Verkauf und den Tantiemen vom Radioplay beteiligt in deutscher Sprache, sondern eben auch bei den internationalen Dingern. Also wenn jemand zum Beispiel She Loves You von den Beatles mit einem deutschen Text versah, dann war der gleichzeitig derjenige, der es gemacht hat, war damals Camillo Felgen, der war dann auch an den internationalen Erfolgen von She Loves You beteiligt, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob er auch in Luxemburg dran beteiligt war, ist ja wurscht. Heute im Nachhinein ist das alles so weit weg, aber jetzt versteht man, warum es so viele Coverversionen in deutscher Sprache gegeben hat. Ich weiß nicht, ob die Rechtslage in Frankreich oder in der Schweiz ähnlich war. Gut, aber das war die Folge 75 und heute also 76 und es begann mit den Lords und Shaking All Over. Und hier ist das Original. Vorher sind bevor die Lords kamen, sind ungefähr 20 andere Versionen erschienen. Zum Beispiel von den Swinging Blue Jeans oder von den Searchers oder noch im Jahre 1960 von einem gewissen Bobby Stevens. Aber im Juni 1960, da erschien dieses Original von Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over. Wunderbarer Titel von Jackie Wilson, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, war das bis vor kurzem auch noch, das, was er hier brachte mit Higher and Higher oder Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, ist ein Original von Jackie Wilson. Gut, er hat es nicht selbst geschrieben, aber er hat es doch original aufgenommen, oder? Also hier erstmal Jackie Wilson mit Higher and Higher. Und wenn ich das zuerst spiele, dann wissen Sie, aha, es wird wohl eine Originalaufnahme von dieser Nummer geben. Immer noch eine tolle, mitreißende Platte, dieses Higher and Higher mit Jackie Wilson. Und tragisch eigentlich, wie das damals war, so im Jahre 1965, 66, 67, als diese Nummer geschrieben wurde. Von vier Leuten. Aber auf jeder Platte standen immer, oder zwei verschiedene Versionen sind erschienen. Und da stand auf jeder Version, standen andere Autoren drauf. Das muss wirklich komisch gewesen sein. Die müssen alle vier zusammengearbeitet haben bei einer Firma und haben das auch zusammen angefangen. Aber dann ist der eine etwas schneller gewesen, hat es veröffentlicht und die anderen beiden haben gesagt, Moment mal, das ist aber unser Text und. Gab also nur Ärger. Offensichtlich hat man sich irgendwann geeinigt. Jedenfalls, Jackie Wilson erschien mit seiner Version von Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher im Juli des Jahres 1967. Und etliche Monate vorher, im Februar 1967, erschien der Titel Higher and Higher mit der Gruppe Dells. Und diese Version, die dann eben das Original sein muss, weil sie ja als erst erschien, die klingt so. Etwas anderer Text, ganz ohne Zweifel, aber dieselbe Melodie und im Grunde genommen auch derselbe Text. Es geht darum, irgendwas geht immer höher und höher. Die Dells sind das gewesen und ich finde diese Version auch schön, aber wenn ich ehrlich bin, die von Herrn Wilson gefällt mir besser. So, das gab also ganz, ganz viel Affentheater. Too Much Monkey Business heißt das, was jetzt kommt. Eine Aufnahme aus dem Jahre 1966 und zwar von den Yardbirds. Good evening and welcome. And now it is time for Birdmerizing, Yardmerizing, in fact, most blues wedding, Yardbirds. Here they are, one by one. The drums, Jim McCarty. The rhythm guitar, Chris Dreyer. The bass, Paul Samuel Smith. Lead guitar, Eric Slohan Clapton. The singer and harp, Keith Rowe. Five, nine. Blackburn. Ich glaube vor allen Dingen, Eric Clapton hat gesagt, was spiele ich hier eigentlich für einen Scheiß? Na gut, er war auch ein Fan von Chuck Berry, das waren viele britische Musiker gerade in den frühen 60er Jahren. Aber warum er gerade so eine Nummer spielen musste, na gut, hier ist er auch nicht mehr lange geblieben. Too much monkey business hier mit den Yardbirds und das Original, ja, das ist eben von Chuck Berry. To and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. jail or to sue the operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army chow, army clothes, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Bei der nächsten Aufnahme ist es mal der seltene Fall, dass jemand die Platte zwar als erster aufgenommen hat, aber nicht als erster veröffentlicht. Dafür gibt es auch Gründe. Also aufgenommen wurde das, was jetzt kommt, im Jahre 1987. Damals war Roy Orbison noch dabei, mit den Wilburys Platten zu produzieren. Und da hat Jeff Lynne gesagt, hier habe ich eine tolle Nummer, komm, die produzieren wir auch noch schnell und nimm sie mal auf und die ist bestimmt klasse. Nummer hieß I Drove All Night. Und zwar die Nummer lag da auf Eis, Roy Orbison hat sie nicht veröffentlicht, dann ist er gestorben. Und dann kam Cyndi Lauper und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine wunderbare Nummer, die müsste man doch eigentlich aufnehmen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ihre Version wurde 1989 veröffentlicht. 1989 und die Version von Roy Orbison, die wurde erst 1991 veröffentlicht. Also, er hat es zwar zuerst aufgenommen, aber zuerst veröffentlicht als Single zumindest und auch mit Erfolg aufgenommen, hatte es Cyndi Lauper. Hier kommt zweimal hintereinander, zuerst Roy Orbison und dann Cyndi Lauper mit I Drove All Night. I had to escape, the city was sticky and cruel. Have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? Sie hören Popstop, das Musikradio mit der Sendung Hits und ihre Vorlagen. Irgendwie kräftiger ist die Aufnahme von Cyndi Lauper. Ich bin erklärter Roy Orbison-Fan und mir gefällt das sehr gut, was Roy Orbison macht. Aber Cyndi Lauper hatte ein bisschen mehr Power dahinter. Nochmal, Roy Orbison nahm das Ding also 87 auf, dann ist er Ende 88 gestorben. 89 ging Cyndi Lauper hin und hat diese Aufnahme dann nochmal gecovert, wenn man so will. Und 1991, 92 gab es etwas von einer sogenannten Robert H. Brooke-Stiftung, die kam an Barbara Orbison ran und hat gesagt, haben Sie nicht einen Titel, den wir nehmen können, um ein bisschen Werbung zu machen für unsere Stiftung? Wir wollen einfach Kinder wieder verstärkt ans Lesen ranbringen und das ist doch unterstützungswürdig. Und das hat die Barbara auch gesagt und hat nachgeschaut, haben wir denn nicht da irgendwas, was nicht veröffentlicht wurde? Und dann kamen sie eben auf diese Nummer I Drove All Night. Platte wurde dann als Single veröffentlicht und wurde zumindest in Großbritannien nochmal ein Top-Ten-Hit für Roy Orbison. In Deutschland kam das Ding nur bis auf Platz 52, wenn ich das hier richtig sehe. Und in den USA, zumindest ist hier nichts vermerkt auf dieser Platte. So, haben wir das auch geklärt. Jetzt kommt eine Band, die heißt Stone Pony. Stone Pony, und wenn man sagt, wer ist Stone Pony? Linda Ronstadt war die Sängerin von Stone Pony. Die hatten einen riesengroßen Erfolg, der hieß Different Drum. Sehr schöne Aufnahme, kann man gar nicht anders sagen. Stone Ponies waren das mit Different Drum. Geschrieben wurde das Stück 1966 von einem gewissen Michael Nesmith. Und der eine oder andere wird jetzt aufhorchen und sagen, Michael Nesmith, den kenne ich doch von den Monkees. In der Tat, das war der, der dann irgendwann im Jahre 1965 auf eine Zeitungsannonce beworben hat. Da wurden nämlich vier verrückte Typen gesucht und einer davon war dann schließlich Michael Nesmith, Gitarrist, Sänger, Songschreiber und eben ein gar nicht so schlechter Songschreiber. Nur ich glaube, bei den Monkees hat er auch nicht so viel schreiben dürfen. Das haben sich die Jungs vom Verlag schon alles selber unter den Nagel gerissen. Jedenfalls schrieb er diesen Titel und gab den dann an eine Gruppe, die nannte sich Greenbrier Boys. Und die nahmen den Titel im Jahre 1966 auf. Und erst ein Jahr später kamen Stone Ponies und machten daraus einen Hit für sich. Aber das Original ist hier von den Jungs, Greenbrier Boys. Whoa, you and I travel to the beat of a different drum. Oh, can't you tell by the way I run? Every time you make eyes at me. Oh, gal, and you cry and moan. Will work out. child, I've got my doubts. You can't see the forest for the trees. And gal, now don't get me wrong. It's not that I knock it, it's just that I am not in the market for a girl who wants to love only me. Yes, and I ain't saying you ain't pretty. All I'm saying's I'm not ready for any person, place or thing to try and pull the reins in on me. To try and pull the reins in on me. So goodbye, I will leave, and I see no sense for this crying and grieving. We'll both live a lot longer if you live without me. Greenbrier Boys nannten sie sich, und ehrlich gesagt, ist eine sehr, sehr schöne Nummer, dieses Different Drum. Aber die Version von Stone Ponies ist klassenbesser als das, was diejenigen draus gemacht haben, die sie als erste aufgenommen haben. Die Gruppe Stone Pony hatte damit 1967 immerhin einen Platz 13 in der amerikanischen Hitparade. Und es war eigentlich auch der Beginn der großen Karriere von Linda Ronstadt. Jetzt eine Aufnahme, die ich spiele, von derjenigen, die den Titel auch geschrieben hat. Aber ihre Version ist nicht die Originalversion, obwohl es dann auch noch die erfolgreichere ist. Erzähle ich gleich. Hier kommt Gail Garnett. Gail Garnett, die die nette Nummer geschrieben hat, We'll Sing in the Sunshine. My daddy, he once told me, Hey, don't you love you any man? Just take what they may give you and give but what you can. And you can sing in the sunshine. You laugh every day. You'll sing in the sunshine. Then be on your way. And when a year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine. You know we laughed every day. Diese Gail Garnett hatte einen Freund, wo auch nicht der Freund war, Oyd Axton. Wow, das war derjenige, der selbst als Interpret schöne Nummern geschrieben hat. Und die Mama von ihm, die May Axton, hat mitgeschrieben an einer Nummer, die hieß Heartbreak Hotel. Schon alleine deshalb immer, wenn Oyd Axton irgendwo hinkam und sagt, ah, ich kenne das Lied von deiner Mama. Das muss auch ein blödes Gefühl gewesen sein. Jedenfalls hat dann Oyd Axton gehört, wie Gail Garnett dieses Stück geschrieben hat und hat so ein bisschen gesungen und hat gesagt, boah, das ist ja eine wunderbare Aufnahme. Und hat den Titel 1963 veröffentlicht. Gail Garnett kam ein Jahr später und sie hat abgeräumt. Aber das Original ist eben nicht von ihr, sondern von Oyd Axton. Yeah, I will never love you. We can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We can sing in the sunshine. Then I'll be on my way. I'll sing to you each morning. I'll love you every night. But baby, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We laugh every day. We can sing in the sunshine. Then I'll be on my way. My daddy, he once told me, boy, love can kill a man. So take what women give you and give just what you can. You will sing in the sunshine. You laugh every day. You will sing in the sunshine. Then you'll be on your way. Now when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and here is what you'll say. We sang in the sunshine. We laughed every day. We sang in the sunshine. Then he went on his way. Then he went on his way. Then he went on his way. Ein ganz großer Hit kommt jetzt aus dem Jahre 1970. Ich glaube, 70 kam man an dem Titel nicht vorbei. Es war Top 10 in den USA, war Top 10 in Großbritannien und hier in Deutschland war es ein Platz 18. Und das war eine Gruppe, die sich, wie steht es denn hier drauf? Da steht sogar Tony Orlando und Dawn. Jetzt muss ich nochmal auf der Plattenhülle nachgucken. Da steht nur drauf Dawn. Also, jedenfalls, wie dem auch sei, egal ob Tony Orlando und Dawn, Tony Orlando war eben der Sänger der Platte und da zwei Mädels hatte er dabei. Und die alle zusammen hatten mehrere große Hits, zum Beispiel Knock Three Times oder eben auch den Titel Candida. Won't come out if they know that you cry, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh, Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter. And it says so in my dreams. The future is bright, the gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And oh, the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter. And it says so in my dream. Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Well, the air is fresh and clean. Schönes, simples Melodiechen, schön gesungen von eben Tony Orlando, und die Hupfdolen im Hintergrund dürfen auch mal zwischendurch ein bisschen was singen, und fertig war der große Hit. Aber das Original war nicht von Tony Orlando und Dawn, oder auch nicht von Dawn, sondern von einer Gruppe, die sich Corporation nannte. Corporation, nach meinem Dafürhalten, waren das die beiden, die diesen Song geschrieben haben. Den haben die dann auch abgeliefert, und zwar bei einem Verlag. Und bei diesem Verlag hat zufälligerweise Tony Orlando zu dem Zeitpunkt gerade gearbeitet und hat gesagt, oh, das ist eigentlich eine ganz nette Nummer, die könnt ihr auch selber machen. Hat es ja dann auch gemacht. Aber trotzdem, das Original von diesen beiden anderen, die sich Corporation nannten, die ist auch irgendwann erschienen, hat allerdings keine Spuren in der Hitparade hinterlassen. Aber man kann lesen, entweder ist das Candida von Corporation around the same time, wie es in einem Buch heißt, erschienen. Woanders heißt es allerdings, dass die Platte bereits ein Jahr zuvor, also im Jahre 1969, erschienen ist. Wie dem auch sei, das Original von Corporation hinterließ keine Spuren. Die Coverversion von Dawn war der Erfolg. Hier das Original, Corporation mit Candida. noch so ein Häppchen mehr auf Richtung Tex-Mex gequirlt, diese Version von den Corporations von Candida. Einen habe ich noch, erschienen im April des Jahres 1966, was Sie jetzt hören, Sorrow von den Mersey's. Und es gibt ganz viele, die sagen, Sorrow von den Mersey's, das kenne ich aber ganz anders, mit David Bowie. Ja, der hat es auch gemacht, aber 7 Jahre später. Der kam erst im Jahre 1973 mit seiner Version und die Mersey's im April 66. Nicht das Original. Das Original kam von einer amerikanischen Gruppe, erstaunlicherweise, rüber nach Großbritannien. Und da waren die britischen Beatbands ganz verrückt hinter diesem Titel her, Sorrow. Das Original erschien im November des Jahres 1965, also etliche Monate vor den Mersey's, und war von den McCoys. Die kennen Sie von Hanger und Sloopy. Hier sind sie mit Sorgen. In dem Fall fand ich die Version von den Morrisseys irgendwie schmissiger. Irgendwie war da mehr Drive drin in deren Coverversion. Original von McCoy's Sorrow. Das war's. Die 76. Ausgabe von Hits und ihre Vorlagen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg.